in mein Gesicht strahlt engelsgleich. Schauen Sie meine Hüfte, die eine fleischgewordene Symphonie. Meine Haut, die glänzt wie Goldpapier, ist fest und straff wie ein Furnier. Meine Finger schmal und elegant und mein und in mein Blütenstand. Halt alle Spiegel zugedeckt, verschon mich so mit dem Defekt.